Ich war dreimal Platz 1 dieses Jahr. Wo warst du? Ich hab dich nicht gesehen. Das ist mein Leben. Kiffen und schweben, es gibt nichts zu bereden. Guck, meine Kette 10.000. Gold im Mund wie ein Mutterficker. Genau so sollte es laufen. 23er, guck mal, Digga. Unterhose Lacoste. Ich krieg auf alles 50%. Untergrund like a boss. Die meiste Zeit verbring ich in Bands. Wer ich bin niemand. Suchst du Stress, ich ficke deinen Vater. 13 Uhr wache auf der Couch auf mit Jacke an, völlig verkatert. Oder breche eine Nase im Bademantel vom Sonnerclub, völlig besoffen. Vielleicht eskaliert es ein Anruf und dann kommen Autos und dann wird geschossen. Wollen wir nicht hoffen, hey, wollen wir nicht hoffen. Weil dann geh ich in den Knast und dann heißt es ab morgen, der Laden ist erstmal geschlossen. Bones. Komm, pass ein bisschen auf dein Leben auf. Weil bald sind wir Millionäre. Du gibst dein ganzes Geld nur unnötig aus. Kokain frisst deine Seele. Schalt mal einen Gang runter, weil sonst gehst du drauf. Bitte denk an die Karriere. Und gib dein ganzes Geld nicht unnötig aus. Geschichte. Früher noch Scheiben für Navis gedischt. Die ein oder andere Party gerippt. Die ein oder andere Narbe gekriegt. Kelle vom Staat, stark ins Gesicht. Doch glaub mir, egal wie viel Jahre es gibt, in Rage wird trotzdem die Schafe gezückt. Bam, bam, bam, bam, schade für dich. Ich hab keine Zeit, die Million ist so nah. Das, was meine Rolex mir sagt. Baller der Alten die Drogen ins Glas. Hauptsache Joe hat seinen Spaß. Woher kommen nur die ganzen Gefühle? Ich glaube, das liegt an die Amphetamine. Ich bin erst high, wenn ich anfange zu schielen. Tut mir leid, dass ich die Stampe nicht liebe. Gazi ist der, den sie anfassen wollen. Ich lebe das, wovon andere träumen. Große Motorin läuft bei uns. Wir wurden geboren mit Gold im Mund. Falsche Zeit an einem falschen Abend. Total verballert, in Streit geraten. Es geht so schnell, es muss nur einer sterben. 8 Jahre Knast, deine Zukunft in Scherben. Komm, pass ein bisschen auf dein Leben auf. Weil bald sind wir Millionäre. Du gibst dein ganzes Geld nur unnötig auf. Deine Seele. Schalt mal einen Gang runter, weil sonst gehst du drauf. Bitte denk an die Karriere.